Ludwig XVI. Bekommt den Ehrentitel Wiederhersteller der französischen Freiheit. 3 Wochen später verkündet die Nationalversammlung die Menschenrechte. Artikel 1. Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und bleiben es. Artikel 2. Die natürlichen und unverlierbaren Menschenrechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Bedrückung. Mit Artikel 2, unverlierbares Recht auf Eigentum, schaffen es die Plantagenbesitzer von Frankreichs karibischen Inseln, Artikel 1, frei und gleich geboren, außer Kraft zu setzen und dürfen ihr Eigentum an Sklaven behalten. In diesem Sinn wird die Nationalgarde eingesetzt, um Ruhe und Ordnung Sicherheit des Eigentums wiederherzustellen. Marat, der Freund des Volkes vom 16. September. Heute haben sich die Schrecken des Lebensmittelmangels erneut bemerkbar gemacht. Die Bäckerläden werden belagert, dem Volk fehlt es an Brot. Und ausgerechnet nach der reichlichen Ernte, inmitten des Überflusses sogar, sind wir drauf und dran, Hungers zu sterben. Kann man daran zweifeln, dass wir von Verrätern umgeben sind? Die Not ist Anfang Oktober in Paris viel direkter, als Marat es beschreibt. Lebensmitteltransporte auf dem Weg zur Hauptstadt werden aufgehalten und umgeleitet. Anfang Oktober herrscht Teuerung und für das arme Volk Hunger in Paris. Die Hallen sind leer. Der Markt im Zentrum der Stadt. Die Leute warten, dass etwas hereinkommt. Unruhe breitet sich aus, gelähmt durch die unmittelbare Not. Am 3. Oktober haben viele schon einen ganzen Tag nichts zu essen gehabt. Da spricht sich unter dem Volk herum, was sich am 1. in Versailles zugetragen hat. Das vom König an den Hof befohlene flandrische Regiment ist eingetroffen. Die Offiziere der Leibgarde laden die der Flandern zu einem Bankett ein. Der König stellt seinen großen Theatersaal zur Verfügung. Es wird eine Orgie von Schwüren gegen alles, was sich getan hat. Der König kommt von der Jagd dazu und Antoinette heizt die jungen Offiziere an. Das schlimmste Verbrechen, das sie begehen, das in Paris grenzenlose Empörung auslöst, betrifft ein Zeichen. Sie haben die Kokarde der Franzosen mit Füßen getreten und sich die weiße der Bourbonen oder sogar die schwarze der österreichischen Hure Marie Antoinette angesteckt. Paris, den 4. Oktober 1789. Marat, es steht fest, dass die Orgie stattgefunden hat. Ebenso sicher ist, dass allgemeine Beunruhigung herrscht. Uns fehlen indessen die Beweise, um mit Bestimmtheit sagen zu können, ob das eine wirkliche Verschwörung ist. Beschluss des Distrikts der Cordeliers. Die Kokarde der Nation wurde beleidigt. Eine derartige, dem Wahrzeichen der Freiheit und der Nation, die sie bis zum letzten Atemzug verteidigen wird, zugefügte Beleidigung, kann nur die Auswirkung jener aristokratischen Gesinnung sein, die an Boden gewinnt und um sich greift. Beschließt der Distrikt der Cordeliers, sofort Kommissare ins Hôtel de Ville zu entsenden, die die Kommune auffordern werden, dem Oberbefehlshaber den ausdrücklichen Befehl zu erteilen, sich im Laufe des morgigen Tages am Montag, dem 5. Oktober, zum König nach Versailles zu begeben, die unverzügliche Verabschiedung des Regiments Flandern zu verlangen. Babeuf dazu. Man erkennt unschwer, dass dieses Schriftstück jene Lügen straft, die behauptet haben, dass das Eingreifen in Versailles die Auswirkungen eines unüberlegten, dem Zufall entsprungenen Aufruhrs seitens der Frauen und Arbeiter von Paris gewesen sei. Nicht unüberlegt und nicht dem Zufall entsprungen und auch kein Aufruhr, aber seitens der Frauen doch. Gehandelt haben beim Zug nach Versailles die Frauen. Die Chronologie der Abläufe zeigt es. Die Abgeordneten und Wählerversammlungen sind mit Politik beschäftigt. Der König blockiert mit dem ihm zugestandenen Veto das Fortschreiten der Verfassung. Ein ausländisches Regiment schändet das Zeichen der Nation. Der Zug der Frauen nach Versailles hat mit dem Hunger, dem Brot und dem König zu tun. Lustalot in den Revolution de Paris. Ein zweiter Schritt zur Revolution muss getan werden. Der zweite Schritt wird von den Frauen gemacht. Aber sie hatten nicht Revolution, sondern ihren guten König im Sinn. Die Marktweiber, die Fischweiber der Hallen. Sie sagen, wir gehen uns den Brotbäcker holen. Das sanfte und sensible Volk von Paris hat es dem König immer übel genommen, sich so ganz nach Versailles zu verziehen, anstatt in seiner guten Stadt zu bleiben. Wäre er in der Stadt, würde die Versorgung der Stadt nicht leiden. Im Mittelalter war der König Garant von Brot und Suppe. Am Sonntagabend, den 4. Oktober, haben die meisten in der Stadt nichts mehr zu essen gehabt. Eine couragierte Frau aus Saint-Denis macht sich auf ins Palais Royal, gleich neben den Hallen, wo vor den Cafés und unter den Arkaden empörte Reden geschwungen werden. Verschafft sich Gehör. Eine Mitte 30, die sich sehen lassen kann und den Mund hat, sagt, wir ziehen morgen einfach nach Versailles und ich ziehe voran. Am nächsten Morgen, Montag, den 5. Oktober um 7, läuft ein kleines Mädchen durch die Hallen und die Nachbarschaft und schlägt auf einer Trommel den Generalmarsch. Die Frauen haben sich schön gemacht für diesen Tag und haben fast alle lange weiße Kleider an. Viele dieser Menschen haben 2 Tage nichts zu essen gehabt und sind ausgehungert. Es ist nicht einfach, sie am Stehlen zu hindern. In Sèvres können sie nicht mehr, aber es gibt nichts. Alle Läden haben vorsichtshalber geschlossen. Maillard treibt ein paar Kannen Wein auf, schickt eine Abordnung zu allen Bäckern von Sèvres und lässt, was an Brot zu finden ist, zusammenholen. Es sind 8 Laibe Brot von je 2 Kilo, die Sie bekommen. 32 Pfund Brot für 8000 Menschen. Sie werden verteilt. 2 Gramm Brot für jeden in Wein getaucht. Das zu verteilen muss möglich gewesen sein. Obwohl selbstverständlich auch rechtes Gesindel sich unter die Frauen mischte. Ein Haufen als Frauen verkleideter Männer sollen darunter gewesen sein. Der König ist gar nicht da. Er ist auf Jagd in Meudon, die Königin in Trianon. 3 Uhr nachmittags. Zur Nationalversammlung. Maillard tritt vor die Schranke. Mit ihm eine Gruppe von Frauen. Den gezogenen Säbel in der Faust erklärt er die schlimme Lage von Paris, von den unterwegs abgefangenen Mehl- und Kornkonvois. Die Frauen unterstreichen mit Rufen. Maillard ist durch nichts zu beirren und die Frauen hauen etwas auf den Putz. Die versammelte Nation gutiert den ganzen Auftritt gar nicht, versucht die Leute abzuwimmeln. Als einziger stellt sich Robespierre auf die Seite von Maillard. Schließlich macht sich ein Abgeordneter mit der Gruppe Frauen auf zum König, um ihm das Elend seiner guten Stadt vorzutragen. 8 Uhr abends. Inzwischen hat es fürchterlich zu gießen angefangen. Die Frauen haben zu ihrer Sprecherin Madeleine Chabry, genannt Louison, gewählt, die einen Blumenladen beim Palais Royal hat, 17 Jahre alt und nicht auf den Kopf gefallen.